In der Welt der Elektronik und Technologie spielen integrierte Schaltkreise, KERS ICs, integrated circuits, oder Halbleiter genannt, eine entscheidende Rolle. Dies winzigen Baustein sind in nahezu allen elektronischen Geräten zu finden, von Smartphones über Computer bis hin zu Haushaltsgeräten. MIT der Standigen Weiterentwicklung der Technologie entstehen laufend neue ICs, und Unternehmen suchen ständig nach Möglichkeiten, alter ICs zu verkaufen oder gegen neuer Modell auszutauschen. Dies führt zur Notwendigkeit des Ankauf ICs Halbleiter. In diesem Artikel werden wir einen genauen Blick auf den Prozess des Ankaufs von ICs werfen und warum dies für Unternehmen von Bedeutung ist. Warum werden ICs angekauft? Der Ankauf von ICs oder Halbleitern kann aus verschiedenen Gründen erfolgen. Hier sind einige der häufigsten Motivationen. Aktualisierung der Technologie. MIT der raschen Entwicklung der Elektronikbranche werden alter ICs schnell durch neuer, leistungsfähige Modelle ersetzt. Unternehmen und Technologieentwickler machten ihr Produkte auf dem neuesten Stand halten und benötigen daher Zugang zu den neuesten Halbleiterkomponenten.